Draußen vor der Küste liegt seit Tagen dieses Schiff. Schon seit Tagen ein Sturm lüftet einander nach. Und tausende von Litern fließen ins Meer seit diesem Tag. Ich wandere an der Küste und seh nur ein schwarzes Meer. Ab und zu treibt ein toter Fisch dahin. Mit Öl verklebtem Gefieder kam der Tod bei voll und lang. In der Zeitung steht es täglich und im Fernsehen kommt es auch. Täglich immer neue Katastrophen bei direkt vor eurer Maut. Doch ihr habt aufgehört zu sehen und hört und wisst ein bisschen nicht. Es wird schon alles in Ordnung gehen, wenn man nicht davon spricht. Sich über die Stadt. Es ist kurz vor Weihnachten, der Schnee scheint in grauer Pracht. In den Straßen laufen Menschen, legen Tüchern vor den Mund. Doch sie tragen sie nicht, wegen der Kälte, ihr Kasse machen die Lungen wund. Autos stehen im Stau, es geht nicht vor und nicht zurück. Und die große graue Wolke. In die Straße. Es gibt keine Luft mehr. Die Menschen sterben in Massen. In der Zeitung steht es täglich und im Fernsehen kommt es auch. Täglich immer neue Katastrophen, mal direkt vor eurer Maut. Doch wir haben aufgehört zu sehen und hören tun wir sowieso nicht. Es wird schon alles in Ordnung gehen, wenn man nicht davon spricht. Ins Meer. Viele Lebewesen sterben, sie können einfach nicht mehr. Doch ein kleiner Wurm, der hat's geschafft, er wurde resistent. Er vermehrt sich nun wie Ratten, da er keine natürlichen Feinde kennt. Er entwickelte ein Gift und machte sich auf die Jagd. Nach der Nahrung zu suchen, ist ein Geschmack entsprach. Überfiel die Küstenstädte, die Menschen hatten keine Chance. Er kam bei Nacht und ging bei Nacht und hat den Tod mitgebracht. In der Zeitung steht es täglich und im Fernsehen kommt es auch. Täglich immer neue Katastrophen, manchmal direkt vor eurem Haus. Doch wir haben aufgehört zu sehen und hören tun wir sowieso nicht. Es wird schon alles in Ordnung gehen, wenn man nicht davon spricht. Haltet weiter eure Augen, schaut weiter gar nicht hin. Denkt doch weiter, ihr könnt nichts dran ändern, ihr helft doch selber mit. Denn wenn alle Leute schweigen, dann schweige ich besser auch. Denn alle können sich nicht täuschen, dann täuscht Das ist lustig.